WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte diese Nummer hier wählen. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Klaus. Klaus ist 44. Guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen. Hallo, Klaus. Ja, guten Morgen, hallo. Schön, dass du da bist. Weswegen hast du hier angerufen? Wie soll ich es erklären? Ich habe meine Freundin auf so einer einschlägigen Seite mehr oder weniger entdeckt, wie sie halt da mit zwei Männern was macht. Wie sie mit zwei Männern was macht? Ich gehe davon aus, dass sie das ist. Also die Fakten meinerzeit sprechen natürlich dafür. Also das ist so eine Pornoseite, wo Amateure, ja, genau. Wo Amateure genau. Irgendwas darstellen. Genau. Genau. Da bist du drauf rumgesurft und hast sie entdeckt und du meinst, sie ist es wirklich in der Tat. Ja, da ist halt irgendwie kam mal so ein Pop-up-Fenster, wo halt da diese Seiten oftmals aufgehen. Da ist man halt ein bisschen rum, ne? Ich meine, man ist ja neugierig, man ist ein Mann. Ja, und irgendwie habe ich halt dann da so ein Vorschaufilmchen gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja, irgendwie hat die schon gewisse Ähnlichkeit, ne? Ja, was heißt, dann habe ich nur gewisse Ähnlichkeit oder ist sie es? Ja, im Moment, also in dem Moment habe ich gedacht, die hat eine gewisse Ähnlichkeit. Und dann habe ich halt dieses Filmchen da aufgemacht. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir das halt angeschaut. Und ich meine, für mich war dann klar, das ist ihre Figur. Ich meine, ich bin mit der 5 Jahre zusammen. Ja, wäre ich vom Stuhl gefallen? Ja, bin ich auch. Bin ich auch. Wohnt ihr zusammen? Aber und wir haben auch ein kleines Kind. Mhm. So, war das sie. Das Ausschlaggebende für mich war ja, ich konnte sie in dem Sinne nie so direkt beweisen, weil die Qualität war nie so gut. Für mich war halt nur ausschlaggebend, okay, das ist ihre Figur, das ist ihre Haare, Gesicht, ihre Bewegungen. Das Gesicht konntest du nicht sehen. Nicht wirklich. Ach so. Also schon auch. Ja, was heißt schon auch? Ja also oder nein? Am Ende des Films schon auch. Man konnte es schon sehen, ja. Aber halt leider nie ganz von vorn, sondern immer nur so von der Seite. Und das ist für mich dann trotzdem auch klar, weil ich meine, ich sehe sie oft genug von der Seite. Ja. Nee, aber ausschlaggebend war für mich das Tattoo. Sie hat ein Tattoo, was sie sich selber hat. Wo hat sie das Tattoo? Auf dem Rücken. Und das hast du in dem Film gesehen und... Das kann man zwar sehr schlecht erkennen. Ich habe so ein Bildbearbeitungsprogramm mir dann besorgt und habe halt da versucht rumzuwursteln. Ja. Und für mich, also ich sehe das eindeutig so heraus, dass das eindeutig das ist. Also das ist ja schon ein Indiz, da gebe ich dir recht. Und das war halt dann auch die wie gesagt, die Bewegungen, die Töne, die Sprache, ja. Achso, man konnte auch was hören. Das war auch mit Audio. Ja, genau. Das Problem war das Audio. Die zwei Männer, die haben halt mehr oder weniger so immer so ein bisschen rumgeflüstert, was man halt beim Sex halt immer so sagt. Ja. Aber ich habe mir auch so ein Audioprogramm runtergeladen und konnte das auch filtern. Ja. Und da war dann zum Beispiel rauszuhören, Sandra, blub, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ja, und dann war das für mich erst recht klar, weil ich meine, so viel Zufälle auf einmal gibt's ja gar nicht. Achso, weil sie auch... Sandra ja, heißt. Weil sie auch noch so heißt. Aber wie dumm ist man denn in einem Porno sich dann auch noch mit richtigen Namen? Nein, der Punkt war der, ich habe das ja dann gesagt. Ich habe das gezeigt, das ist sie nicht. Also. Ja. Aber die Moment, da war gerade eine kleine Störung in der Leitung. Du hast es ihr gesagt und gezeigt auch. Ja. Und sie hat gesagt, ich bin das nicht. Genau, das ist sie nicht. Hm. Trotz Tattoo, trotz Sandra. Ja, aber das Tattoo kann man halt echt sehr schlecht erkennen. Man kann nur so die Konturen erkennen. Aber wie soll ich es erklären? Wenn einer ein schwarzes Tattoo im Rücken hat, was weiß ich, nehmen wir mal einen Würfel und hat in der Mitte, was weiß ich, ein weißes Kreuz drin. Mhm. Und man kann halt diese Konturen da einfach erkennen. Dann deutet das schon darauf hin. Ja. Wie, und dann, kanntest du die Männer auch? Nein, die kannte ich nicht. Du kennst deine Freundin. Ihr seid 4 Jahre, 5 Jahre zusammen. Ihr habt ein Kind sogar. Gab es irgendwann in den letzten Jahren ein anderes Indiz, was darauf hinweisen konnte? Ja, Also sie hat öfter mal, oder sie kam dann auch irgendwann öfter mal und hat gesagt, was weiß ich, wenn ich halt mal was wollte von ihr, ihr tut es halt unten weh oder so. Ja, und dann sage ich, ja, vom was weh tun? Also, was sagt sie, ja, was weiß ich, vom Kratzen oder vom Jucken oder weiß der Teufel irgendwas. Dieses Video war ein klassischer Dreier, oder was ist da passiert? Ja. Es waren zwei Männer und sie. Genau. Und was haben die gemacht? Ja, der eine halt von hinten und sie halt bei dem anderen mit dem Mund von vorne. Okay, das übliche Programm. Also nichts sonst zusätzlich Außergewöhnliches noch. Nee. Kein SM. Aber das andere ist natürlich wieder so, wie sie es halt gemacht haben. So macht sie es eigentlich gar nicht. Man muss auch dazu sagen, man erkennt auch in dem Moment, wo man eben auch ihr Gesicht sieht, dass diese Frau mit Sicherheit nicht nüchtern ist. Nicht nüchtern ist. Mhm. Genau. Und mein Problem ist, ich kann halt nicht auf dieser Seite an diesen Ersteller rankommen, weil das ist ja alles datengeschützt. Da habe ich überhaupt keine Chance, ja. Aber nochmal grundsätzlich, Klaus, traust du das deiner Freundin zu? Dass die, ich würde es ihr zutrauen, ja. Ja. Das heißt, ja. Die müsste dann also ja. Wenn sie betrunken ist, ja. Ja, also das war, ich sag's nochmal, es war ein Amateurvideo. Ja, genau. Das war, das heißt, und sie wusste davon auch nichts. Also man merkt es auch. Sie schaut nie irgendwie in die Richtung dieser Kamera, eher mal durch Zufall. Also das war eher so nicht gewollt, sag ich mal. War sie denn in der letzten Zeit zum Beispiel öfter alleine weg, wo das hätte passieren können? Ja, sie ist öfter mal alleine weg. Also jetzt nicht in dem Sinne weg, sondern sie fährt halt öfter mal zu ihrer Mutter. Kommt sie wohnt halt ein bisschen weiter weg. Gut. Kommt sie auch besoffen nach Hause? Also bei mir trinkt sie überhaupt nie was. Also sie geht schon mal dann, wenn es da dort ist, mit ihrer Freundin oder so weg. Und trinkt dann was, ja. Als sie das gesehen hat, du hast sie doch wahrscheinlich genau... Ja, ich habe... Moment, lass mich mal fragen. Du hast sie doch wahrscheinlich beobachtet. Ja, die Reaktion habe ich, ja. Genau, und du kennst sie ja sehr gut, wenn sie vielleicht ein bisschen flunkert oder lügt. War das eine ehrliche Empörung? Nein, das bin ich nicht. Oder so ein bisschen irgendwie was anderes in der Reaktion? Ich weiß nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Das war echt total schwierig, die Reaktion irgendwie einzuschätzen. Ich meine, ich kämpfe da heute noch damit. Ich sage das immer wieder. Ja, ich habe das Video auf meinem Handy, ich habe das auf dem Computer, sage ich. Ich habe die Videodateien, ich habe die Audiodateien auf dem Computer, sage ich. Mich belastet das wie die Sau. Sag doch einfach, wie es ist. Für mich ist das wie lange ist es her, dass du das gesehen hast? Ja, vor zwei Monaten ungefähr. Ist sie denn in all den Jahren mal fremd gegangen? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass du wüsstest. Aber das weiß ich ja nicht, wenn sie bei ihrer Mama ist. Ja, natürlich. Bist du denn mal fremdgegangen in diesen Jahren? Nein. Nicht. So, jetzt ist da das Vertrauen irgendwie angeknackst. Ja, und ich wollte einfach nur Klarheit. Wenn ich habe jetzt gesagt, sage ich, dann sag doch einfach, wie es ist. Sage ich, dann warst du halt besoffen und dann können wir Ei drüber. Sage ich, ich kann damit abschließen. Ja, aber ich kann so nicht abschließen. Wir können und es hilft mir auch keiner. Das ist das Problem. Hilft mir halt keiner, weil ich einfach da nicht weiterkomme. Ja, du könntest aber auch sein, das müssen wir ja auch in Erwägung ziehen, dass es nicht ist, dass es einfach ein blöder Zufall ist, eine Verkettung von Zufällen. So viele Zufälle gibt es, glaube ich, nicht. Ja, manchmal gibt es sie schon. Es ist der Name, es ist die Bewegung, es ist die Tonart, es ist einfach die Sprache. Ich kenne ja ihre Sprache, ich spreche ja jeden Tag mit ihr. Ich weiß, wie sie sich beim Sex bewegt, das weiß ich ja alles. Und das ist genauso da auf dem Video auch. Ja, freilich. Das kannst du machen. Und vor allen Dingen, ich habe das dann irgendwann im Danachhinein mal ausprobiert. Ja, ich habe einfach in meinem Unterbewusstsein dieses Bild in meinem Kopf. Das ist immer in meinem Kopf. Und dann habe ich zu ihr einfach mal gesagt, ich möchte einfach mal anders machen. Nämlich, dass sie sich halt eben, also in meinem Gedächtnis so hinlegt wie in dem Film. Ja, und das hat sie dann auch gemacht. Und das war einfach nur identisch, ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, um diesen ganzen jetzt mal einen Schlussstrich ziehen zu wollen, habe ich gesagt, leg dich einfach mal so hin wie in dem Film. Und ich mache aus derselben Entfernung, wie dieses Kameravideo da entstanden ist oder Handyvideo, mache ich ein Foto. Und? Sag, macht sie nicht. Macht sie nicht. Hat sie gesagt, macht sie nicht. Wie ich dich jetzt mitkriege, machst du ihr wahrscheinlich seitdem die Hölle heiß. Ich mache ja nicht die Hölle heiß. Aber du sprichst aber darüber, das liegt in der Luft. Ja, weil ich es einfach nicht aus meinem Kopf kriege. Das verstehe ich schon. Das verstehe ich schon. Ja, das verstehe ich schon. Wie reagiert sie denn darauf, dass das immer zu irgendwie Thema ist? Nee, das ist sie nicht und sie kann das nicht mehr hören. Das ist das, was sie halt sagt. Wie ist denn überhaupt eure Beziehung gewesen bis zu diesem Vorfall? Ja, gut eigentlich. Gut. Ja, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass meint sie gut, sie hat immer gesagt, wenn man halt mal, was weiß ich, Sex will oder so, ist halt schon weniger oder so. A ist mal 5 Jahre zusammen und B haben halt auch ein kleines Kind, ja, da sagt sie, seit dem Kind halt, seit es auf der Welt ist, ist es halt immer so, dass halt mehr Sex ist oder so. So, jetzt hat man da wirklich ein dickes Problem. Du bist dir ziemlich sicher, dass sie es ist. Sie streitet es vehement ab. Ja. Was macht man denn da jetzt? Was ich weiß, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin dran, ich habe Bildbearbeitungsprogramme, ich habe Audioprogramme, mit denen, wo ich alles, jeden Furz rausfiltern kann. Bloß ich bin da nicht so begabt, ich kann das einfach nicht so, wie ich es vielleicht gern hätte. Was willst du denn da noch Spezielles rauskriegen können, eventuell mit den Programmen? Für die Bildbearbeitung, dass man vielleicht näher an das Tattoo rankommt. Achso, das stimmt, ja. Gut, aber das musst du doch irgendwie, irgendein Kumpel von dir, irgendein Freund wird das doch können. Nee, ich hab zwar sämtliche Leute, die was irgendwie mit Computer zu tun haben, aber was Videobearbeitung oder Audiobearbeitung angeht, haben die, kenne ich niemand. Klaus, da kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen. Du müsstest einfach noch weiter dir einen Menschen suchen, der das kann, um auf Nummer sicher zu gehen. Denn du kriegst es ja nicht aus dem Kopf. Da steht ja jetzt Aussage gegen Aussage. Du sagst nein, du sagst ja. Ja. Also, da musst du recherchieren. Das findest du, das gibt's ja. Also, irgendwo wird es Leute geben, die das können. Und dann wärst du einen Schritt weiter, wenn du das Tattoo ranzoomen könntest. Da hast du recht. Ja. Ich kann es zwar ranzoomen, aber das Problem aber noch ist, ich krieg's dann wieder nicht scharf oder irgendwas. Gut, ich habe schon verstanden, deshalb brauchst du einen Spezialisten, der dir da helfen kann. Wenn man da eben, ja, finde ich echt gut, wenn da jemand, wo man da helfen könnte. Ja, gut, das vermitteln wir jetzt mal nicht. Dann wir machen ja eher die schwerwiegenden Sachen, wenn es so um menschliche Sachen geht. Klaus, versuch es einfach zu recherchieren, wo du jemanden findest und dann könnten wir vielleicht nochmal reden, wenn du Näheres rausgekriegt hast. Ja. Sollen wir so verbleiben? Okay. Okay, dann sagen wir mal bis dahin. Super. Okay, tschüss. Danke. Ciao. Bis dann, tschüss. 0800 220 5050. Maike ist hier, 26. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Maike, um was geht's? Ja, ich werde von meinem Ehemann bedroht. Relativ übel mit Morddrohung, weil ich die Trennung wollte. Wie lange bist du mit ihm verheiratet schon? Seit Februar. Ach so, das ist ja noch gar nicht lange. Nee, das ist nicht lange. Und wie lange kennt ihr euch? Wir haben uns im September kennengelernt. Im September? Mhm. Voriges Jahr? In diesem Jahr, ja. Ja, im vorigen Jahr, genau. Und warum heiratest du dann schon im Februar? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Ja, sag mal, du musst ja irgendeine Motivation gehabt haben. Ja, es war so, also es ist kein deutscher Mann. Er ist ein türkischer Mann. Mhm. Und ja, oft ist es ja so wirklich, dass es bei denen ganz, ganz schnell gehen muss. Warum? Und er hatte hier einen Asylantrag und ansonsten wäre er abgeschoben worden. Ah, verstehe. Daher wird er weg. Und ja, man war verliebt und man wollte halt, dass er bei ihm bleiben kann und dass er nicht gehen muss. Und ja, aus dem Grund ging das alles ein bisschen schnell, viel zu schnell. Das heißt, das kann sein, dass die ganze Verliebtheit vorgetäuscht war? Ja. Davon gehe ich aus. Ja, wie ist die Situation jetzt? Beschreib es mal ein bisschen genauer, was er macht. Also, wir haben uns im April getrennt und seitdem kam immer Drohungen von wegen, wenn ich dich sehe, dann ist was los. Und das ist ja auch verrückt. Im Februar geheiratet, im April schon getrennt. Das heißt, da war nichts Gutes an Zeit dazwischen, großartig. Nein, so viel war nicht dazwischen. Das ist richtig. Es war ziemlich viel Negatives vorgefallen. Was heißt Negatives? Er hat versucht, mich zu betrügen. Mhm. Er hat versucht, die Freundin von meiner Schwester anzugraben, von meinem Bruder anzugraben. Mhm. Die beiden sind auch verlobt und sehr, sehr glücklich. Und wir haben dort längere Zeit übernachtet und dort auch gelebt. Mhm. Und ja, als Dankeschön wollte er sich halt verführen. Mhm. So, da habt ihr euch getrennt im April. Genau. Wollte er das gleich? Was, die Trennung? Ja. Nein, die will er bis jetzt nicht. Aber wie hat er denn reagiert, als du das gesagt hast? Er ist natürlich sauer geworden. Er ist an die Decke gegangen, er hat geflucht, er hat gesagt, das darf ich nicht. Und er hat mir auch dann Geld geboten, dass ich mit ihm verheiratet bleibe, wo ich gesagt habe, halt stopp, das täuscht alles auf, das weist alles auf eine Scheinehe hin. Und das ist nicht das, was ich möchte. Was heißt denn eigentlich jetzt, ihr seid getrennt seit April? Was bedeutet das? Also ich habe ein Kind. Und ich habe mit dem Vater von meiner Tochter gesprochen und der hat gesagt, pass auf, komm erstmal hierher, such dir hier eine Wohnung, dann bleibst du hier. Und ja, so habe ich es auch gemacht und er wusste halt die ganze Zeit nicht, wo ich bin. Er hat gedacht, ich bin weit weg bei der Familie, aber ich bin nicht dort. Und er sollte es besser niemals erfahren. Aber er hat es jetzt erfahren, wo du bist. Er hat es nicht erfahren. Aber woher, also weißt, woher weißt du, dass er dir Morddrohungen ausspricht? Die kamen über eine App, weil er mich dort gefunden hat. Und ja, mit diesen Morddrohungen bin ich dann am Dienstagabend zur Polizei gegangen. Was haben die gesagt? Ja, dass die halt ermitteln, dass die da dranbleiben und sobald irgendwas weiteres kommt, soll ich ihn auf jeden Fall nochmal anrufen. Also da, wo du jetzt lebst und wohnst, fühlst du dich relativ sicher? Nein. Nein? Nein. Das heißt... Weil er hier in diesem Ort teilweise auch einkaufen geht. Ah, das heißt, du musst Angst haben, wenn du rausgehst, dass er dir zufällig über den Weg läuft. Ja. Was traust du ihm zu? Ja, es ist immer schwer zu sagen. Es geht um sein Aufenthaltsrecht hier in Deutschland. Und normalerweise gab es von ihm eigentlich nie so Gewalt oder so, als wir zusammengelebt haben. Da war er sehr liebenswert eigentlich und eigentlich auch immer friedlich. Aber es ist leider so, dass die türkischen Menschen alle zusammenklucken. Und ja, wenn da halt irgendeiner Probleme hat, dann helfen die anderen alle aus. Ne? Dadurch, dass von ihm die Drohung kam... Ja, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ist auch nicht immer so, das sagt man jetzt nicht verallgemeinern. Das gibt es natürlich, aber verallgemeinern kann man das nicht. Wenn du dich jetzt von ihm scheiden lassen würdest, würde das bedeuten, dass er nicht in Deutschland bleiben kann? Ja. Obwohl ihr verheiratet wart. Wie lange muss denn so eine Ehe halten, bevor er dann dauerhaft hier bleiben kann? Weißt du das? Das kann ich nicht genau sagen. Ich habe mal gehört, 5 Jahre. Ach so. Aber es ist so, wenn er jetzt meine Personalausweiskopie einreicht bei der Ausländerbehörde und nochmal die Ehepapiere, dann würde er die ersten deutschen Papiere bekommen. Die wären dann zwar begrenzt, also nicht irgendwie unbegrenzt, dass er immer hier bleiben kann, aber er hätte schon mal deutsche Papiere. Aber dafür und müsste... Da hab ich gesagt, ja, bitte? Ja. Ich habe gesagt, ich kann ihm die Ausweiskopie nicht geben, weil dann wüsste er ja, wo ich wohne. Ja, na klar. Aber wie hast du denn mit ihm kommuniziert? Über diese App? Über diese App, also er hat immer versucht, an meine Schwester ranzutreten über Facebook und hat sie mit Nachrichten bombardiert. Und ich habe dann mal ihr Nachricht geschickt, die sie dann praktisch einfach nur weitergeleitet hat, wo ich ihnen geschrieben habe, halt meine Familie raus. Ne? Mensch, da hast du dich aber was reingeritten, Maike. Ja. Da hast du aber einen kardinalen Fehler begangen, dass du den so schnell geheiratet hast. Florian, ich heirate nie wieder. Naja, das muss das nicht unbedingt heißen. Ne? Man muss es nur vorsichtig angehen und sich sicher sein und so weiter. Ja, aber jetzt musst du doch raus aus dieser Ehe, finde ich. Ich habe Montag einen Termin beim Anwalt. Sehr gut. Und die Polizisten, die meinten, es gibt wahrscheinlich eine Möglichkeit auf wie heißt das, diese schnelle Scheidung ohne Trennungsjahreinhaltung und sowas alles durch die ganzen Drohungen. Ne? Ja, genau, genau. Ja, also ich hoffe einfach nur, dass es klappt und dass er ganz, ganz schnell wegkommt hier und aus deinem Leben verschwindet. Ich hier wahrscheinlich wohnen bleiben kann in Ruhe, ja. Ja. Das hätte ich dir auf jeden Fall jetzt auch empfohlen, dass du schnell zu einem Anwalt gehst, der dich da berät, was man da klug jetzt zügig einfädelt. Denn du kannst ja nicht die Sache so auf sich beruhen lassen und in Angst und Schrecken leben, sondern das muss bereinigt werden. Dennoch hast du natürlich wahrscheinlich weiter Angst, auch wenn die Scheidung jetzt vollzogen würde. Ich habe immer Angst. Ich habe mir Pfefferspray bestellt und einen Elektroschocker. Das was ich schlimm. Dann, sobald es hier ist, wirklich immer offen in der Hand haben werde, wenn ich rausgehe. Weil ich weiß halt nie, wer kommt von hinten. Ne? Wie alt ist dein Kind? Mein Kind ist 3. 3, okay. Dann geht das noch nicht zur Schule, das ist schon mal ganz gut. Es gibt keine festen Wege und... Doch, zum Kindergarten. Kind zum Kindergarten. Weiß er, in welchen Kindergarten das Kind geht? Nein. Also er denkt, ich bin 200 Kilometer weiter entfernt. Meine Tochter geht jetzt morgen erstmal in Urlaub. Die ist dann weit, weit weg. Weil ich Gott sei Dank Familie habe, die wirklich zu mir hält. Sehr gut. Maike, wir wollen einfach mal nicht so viel verraten, schlage ich vor. Ne? Ich finde gut, dass du zum Anwalt gehst. Zieh das auf jeden Fall durch. Ich finde auch richtig, wenn du so schnell wie möglich aus dieser Ehe rausgehst. Lass dich wirklich fundiert und rundherum beraten, wie du dich noch weiter schützen kannst. Wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Das heißt, mein Psychologe, der Peter, der dir sicher dann noch ein paar gute Anlaufadressen und Telefonnummern geben kann, an die du dich wenden solltest, um dich noch weiter beraten zu lassen zum Schutz deines Kindes und zu deinem eigenen Schutz. Das wäre super. Sehr gerne, Maike. Dann hoffe ich, dass, dieser böse Spuk bald ein Ende hat. Ich auch. Und dann wird erstmal lange Zeit nicht geheiratet. So einigen wir uns mal. Na ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hat er dich eigentlich so, auch so, hast du das Gefühl im Nachhinein, dass er dich um den Finger gewickelt hat? Ja. So passiert es dann, ne? Ja. Ja, es ist grauenvoll. Ich kenn sowas nur aus dem Film, aus dem Horrorfilm. Und ich wünsche mir einfach, dass ich mein Leben jetzt im Moment vorspulen kann, so wie ich das mit dem Receiver kann. Ja. Also wir hoffen, dass es bald vorbei ist und dass du aus diesem Horrorfilm rauskommst. Ich wünsche dir alles Gute, Maike. Dankeschön. Und du legst bitte auf und der Peter ruft dich gleich zurück. Alles klar. Alles super, Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Danke, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, ich hatte euch ja schon mal einige Mal erzählt, dass es ein Filmprojekt über diese Sendung gibt demnächst. Und wir besondere Fans der Sendung suchen. Und wir suchen noch besondere Fans, und zwar Leute aus dem Rotlichtmilieu, also Prostituierte, Bordellbesitzer, Escort-Damen, die uns sehr oft nachts live hören. Also wenn ihr euch angesprochen fühlt aus dem Rotlichtmilieu und ihr relativ oft live dabei seid hier in der Nacht, dann meldet euch doch bitte unter domian@wdr.de, Stichwort Domian Film. Und wenn ihr Lust habt und bereit seid, dann auch vor eine Kamera vielleicht ein kurzes Interview zu geben und euch befragen zu lassen. Also für das Filmprojekt suchen wir Leute aus dem Rotlichtmilieu, Prostituierte, Bordellbesitzer oder Escort-Damen. Bitte mailen an domian@wdr.de, Stichwort Domian Film. Wir sind sehr gespannt. Hier ist als nächster Anrufer oder Anruferin die Ingelore. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Ingelore. Warum rufst du an? Es geht mir um das Thema von gestern. Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Genau. Ja. Es geht um meine 9 Tage alte Tochter. 9 Tage alte Tochter? Ja. Ja. Was ist da passiert, Ingelore? Wir haben plötzlich ein Kindstod, ist eben durch die Adoption rausgekommen, aber sie ist durch meinen Ex-Mann eben, weil er hat den Arm über ihren Kopf gelegt und dadurch ist sie wahrscheinlich erstickt. Wie genau kam das? Beschreib das mal. Durch seinen Alkohol. Also ich hatte mit meinem Mann eben zusammen gelegen und die Tochter dazugeholt und hatte dann, weil ich jetzt nichts Böses ahnte, dass da was passieren könnte, eben bei ihm liegen lassen im Bett und dadurch hat er wohl irgendwie, dadurch, dass er selber betrunken war, eben den Arm über ihren Kopf gelegt und darin ist sie wahrscheinlich verstorben. Und du lagst zu diesem Zeitpunkt? Ich lag dann nicht mehr bei ihm, ich bin dann rausgegangen, weil ich habe noch 2 Kinder aus erster Ehe und darum hatte ich mich dann in der Zeit um die anderen beiden gekümmert. Und dann bist du irgendwann zurück in den Raum gekommen und da war die Kleine tot? Genau, also ich sah sie nur eben blutend aus der Nase und konnte in dem Moment auch nicht so richtig den Notruf rufen und die haben mich dann wieder zurückgerufen und dadurch konnte ich dann eben erst den Notarzt und Kinderarzt alles so verständigen, damit das Kind überhaupt... Ja, schlief er immer noch? Ja, also ich habe ihn in dem Moment ja aufgeschreckt, weil ich eben ja das Blut nur sah und... Ne. Aber... Gestatte die Frage, wenn ich das so sage, wie kannst du denn so ein kleines Kind neben einem Besoffenen liegen lassen? Ich hab's auch nicht. Also ich hab's mit meiner ersten Ehe und da ist bei meinem ersten Ex-Mann nichts passiert. Also dadurch... Ja gut, aber... Man kann die Menschen nicht immer einschätzen. War dir denn klar, dass er besoffen war, als du aus dem Bett ausgestiegen bist? Ja, natürlich, das weiß ich. Das war dir klar? Mhm. Das hätte auch sein können, dass er im Suff sich auf das Kind draufwälzt. Das hätte ja auch passieren können, aber ich hatte sie nicht zu dicht an ihm dran gehabt, also dadurch, dass sie nicht ganz dicht an ihm dran lag. Und warum lag das so kleine Kind nicht überhaupt im Kinderbettchen? Weil sie ja eben die, sag mal, die Nestwärme oder eben, ne, dass der Körperkontakt. Ja gut, zur Mutter, das kann ich verstehen. Genau, richtig, ja. Aber die Mutter war aufgestanden. Und ja, genau, aber sie hat dann geschlafen und, ne. Wollte ich sie jetzt nicht aus dem Bett rausholen. Ja, wie lange liegt denn das zurück? Im September 7 Jahre. Ja. So, dann kam der Notarzt. Ja, genau. Und der Notarzt hat dann gleich schon den Tod des Kindes festgestellt? Nein, das haben sie haben versucht, sie noch zu reanimieren und hatten dann auch eben nicht so diese Schläuche für das Kleinkind, weil eben sie nur für die normalen Menschen, sag ich mal so, die Schläuche hatten und dadurch konnten sie dann nachher auch nicht mehr viel machen. Und dann ist das kleine Kind obduziert worden? Genau, richtig. Und es kam heraus, wie du gerade sagtest, plötzlicher Kindstod? Ja, richtig. Weil sie eben keine Merkmale bei ihr finden konnten und so, dass da irgendwas anderes passiert ist. Weil eben ich hatte ja dann noch die Kriminalpolizei in der Wohnung und da ist eben bei meinem Ex-Mann eben alles so abgetastet und abgewischt worden, um zu gucken, wie die DNA und das alles, ne? Wie genau, sag das nochmal, glaubst du, ist das passiert? Er hat im Schlaf seine Hand auf das Gesicht des Kindes gelegt? Den Arm, genau. Den Oberarm. Also die hatten auf jeden Fall den Ober- und Unterarm so ein bisschen vom von der Polizei aus eben alles so abgewischt, um zu gucken, ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Wer hat was abgewischt? Von der Polizei eben, diese DNA-Geschichte, damit man das die DNA von Kind und Vater so vergleichen kann. Ja. Ach so, das hat man dann aber schon gesehen, dass der Arm auf dem, das konnte man nachweisen. Weil ich das ja so auch erzählt hatte, wie ich ihm. Okay, aber dann verstehe ich nicht, warum man plötzlich Kindstod gesagt hat. Dann hätte man das sagen können, der Mann ist schuld. Ja, also ich hätte es ja auch machen können, aber eben dadurch, dass dann eben, also die Polizei hat es mir ja auch gesagt gehabt, aber eben dadurch kam mein Ex-Mann dann eben auch auf mich zu, ich hätte dann eben, da wäre ja auch Schuld gehabt, ich hätte es ja nicht bei ihm liegen lassen dürfen und so weiter und so fort. Und dadurch habe ich dann eben alles ruhig lassen. Aber ich verstehe nicht, dass das in deiner Macht überhaupt noch stand. Wenn die Polizei das festgestellt hat, aufgrund von DNA-Untersuchungen, dass das so vorgefallen ist, dann nimmt das doch seinen eigenen Lauf. Normal schon, aber sie konnten wohl eben nichts weiter finden bei ihr und dadurch haben sie dann eben gesagt, plötzlich Herr Kindstod. Also die. Als du reinkamst in das Zimmer, lag da sein Arm auch noch auf dem Gesicht des Kindes? Ja. Ach, dadurch habe ich dann ja gerade, ich hatte ja geguckt und dadurch sah ich, dass dann gerade, dass der Arm darauf lag und ihn eben auf das Blut aus der Nase kam. Wenn du das gerade schon erzählt haben solltest, entschuldige, das habe ich nicht verstanden, akustisch nicht verstanden gehabt. Wie war dir denn danach zumute? Ich habe mich selbst erschrocken, dass es eben passiert. Das ist schon klar. Ja. Aber da müssen ja tausend Sachen durch deinen Kopf gerast sein. Mein Kind ist tot. Der Partner ist schuld. Ja, Ich, Ingelore, bin auch schuld. Ja. Wie war das? Beschreib mal, wie du dich gefühlt hast. Sehr unwohl. Also da gingen alle Gefühle mit mir, weil ich eben auch so stark geblieben bin, auch trotz meiner anderen beiden Kinder, damit die das nicht so, aber die haben es zwar auch mitgekriegt, aber eben damit das nicht da auf meine anderen beiden Kinder eben mit überging, ne, dass ich dann eben so stark geblieben bin. Ist deinem Partner das auch ganz klar, dass er offensichtlich Schuld hat? Nein, er gibt das nicht zu. Hast du es ihm gesagt? Er sieht es nicht ein. Aber du hast es ihm gesagt? Ja, genau. Weil es eben seit einiger Jahre, also ich bin jetzt seit Januar diesen Jahres geschieden und kämpfte schon darum, dass eben er nach drei Jahren fast auszieht und wollte er nicht und das, ne? Mhm. Und dadurch, dass er dann immer schlimmer in die Alkoholgeschichte reinfiel und dadurch, dass es dann im Alkohol immer alles wieder hochkam und so weiter und so fort, habe ich dann eben irgendwann gesagt, das ist Schluss, also ich kann auch nicht mehr gegen an. Obwohl du es gesagt hast, ich habe es gesehen und obwohl es sogar nachweisliche Untersuchungen der Polizei gab, hat er es abgestritten. Ja, genau. Glaubst du, dass er es wirklich nicht geglaubt hat oder? Er will die Wahrheit wohl nicht. Also da kommt mit der Wahrheit nicht klar. Wie ist das denn für dich heute nach den Jahren, nach 7 Jahren? Also ich habe mich jetzt langsam abgefunden. Also ich bin nicht so oft mehr auf dem Friedhof, wie es zu Anfang war, aber es ist eben, wie es bei mir dann auch die Zeit erbringt, ne? Weil ich ja selbst jetzt wieder voll berufstätig bin und dadurch muss ich dann auch immer gucken, wie das mit der Zeit dann hinhaut. Mhm. Wie stark ist denn dein Gefühl noch, dass du selbst auch maßgeblich schuld daran bist, dass das passiert ist? Ja, ich hätte nicht bei ihm liegen lassen dürfen. Ich hätte es eben so, dass ich sie doch eben in ihrem Kinderbett oder in ihrem... Ja, das meine ich, ja. Ne, da. Siehst du diese Schuld bei dir? Nicht direkt, weil ich auch nicht so, ne, aber Nicht direkt? Nein. Warum nicht direkt? Ich sag mal, jetzt war ich da auch nicht so mit gerechnet habe, dass sowas passieren könnte überhaupt. Weil ich eben drei Kinder zuvor hatte mit einem anderen Mann und da ist eben die ganzen Jahre nie was passiert. Also dadurch, ne, das. War der andere Mann auch Alkoholiker? Nein, gar nicht. So eben, wenn man mal gefeiert hat oder so, dann ist es mal, aber sonst war es ganz. Gehst du so weit, dass du heute eigentlich deinen Frieden damit gemacht hast? Ja. Sieben Jahre her. Ja. Man hat mir ja auch bei diesen verwaisten Eltern versucht, aber das hatte mir dann nicht zugesagt, weil eben da die Kinder ab sechs erst verstorben sind und nicht als Säuglinge. Und dadurch bin ich dann nachher auch nicht mehr hingegangen. Ich habe jetzt vier oder fünf Sitzungen da mitgemacht gehabt und dann nachher habe ich es ganz abgebrochen. Inge Lore, ich danke dir, dass du angerufen hast und uns deine Geschichte erzählt hast, die für mich schon auch sehr bewegend ist, muss ich dir sagen. Ja. Und auch alles nicht so nachvollziehbar. Aber wenn du jetzt deinen Weg gefunden hast, dann soll es so sein. Auf jeden Fall. Ja. Dann wünsche ich dir und deiner Familie, deinen Kindern alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Und um 1 Uhr 31 sind wir verbunden mit Patrick und Patrick ist 22. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Patrick. Um was geht's bei dir? Also, ich habe eine Zwangserkrankung. Ja, welche? Hauptsächlich ist es Waschzwang und dazu kommt noch etwas Ordnungszwang. Wie stark ist der Waschzwang? Also, du wäschst dich selbst ganz oft, deine Hände. Hauptsächlich die Hände, genau, ja. Also, ganze Körper, also duschen ist noch ziemlich normal, also einmal am Tag abends. Wie oft wäschst du dir die Hände? So 30, 40 Mal am Tag, also eher so 40 Mal, ja. Da sind die Hände doch wahrscheinlich total rau und aufgesprungen, oder? Genau, ja, also schlimm ist es halt in den kalten Monaten, Herbst, Winter und jetzt im Sommer, so regenerieren sie sich jetzt halt gerade wieder so, damit die so einigermaßen normal aussehen, aber es sind halt doch immer noch deutlich gerötet. Wann, nach welchen Aktionen wäschst du dir denn immer die Hände? Hauptsächlich, wenn ich Kontakt zu anderen Menschen habe, beziehungsweise unterwegs bin, Bus gefahren bin, mich irgendwo festgehalten habe. Okay, dagegen ist ja noch gar nichts einzuwenden, aber da kommst du nicht auf 30 Mal am Tag. Also, das ist ja auch zu Hause halt. Wenn ich jetzt zu Hause bin, bevor ich jetzt halt zum Beispiel Post öffne, wasche ich meine Hände, damit ich mir dann sicher sein kann, damit dann halt die Post, die ich anlange, rein ist. Und es klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber ja. Nee, das klingt nicht komisch, sondern das klingt schlüssig, wenn du von deiner Erkrankung erzählst. Ja, sag da vielleicht noch ein paar Beispiele, wann du dir zu Hause immer wieder die Hände wäschst, nachdem du was getan hast. Also ich versuche mich halt, also zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, was zum Beispiel ganz normal ist, wenn man zum Beispiel seine Wäsche in die Waschmaschine macht oder nach irgendetwas in seinem Haushalt anlangt, also ich tue dann halt immer nach allem die Hände waschen. Zum Beispiel, wenn ich von draußen nach innen reinkomme, wasche ich meine Hände. Oder zum Beispiel auch, wenn ich auf dem Bett aufstehe, bevor ich irgendwas anlange, wasche ich meine Hände. Also es klingt vielleicht wirklich etwas seltsam, aber... Nein, aber so ist es ja, ne? Ja. So ist es. Ja. Das heißt, mit der Wäsche ist ja interessant. Das heißt, du, wenn du die Wäsche, die du waschen möchtest, wenn du die in die Waschmaschine getan hast, danach wäschst du wieder deine Hände, weil du ja die dreckige Wäsche angefasst hast. Genau, ja. So, in der Richtung. Ja, was viele Menschen vielleicht nicht tun, wenn sie jetzt ihre Wäsche, weil so dreckig ist die ja nicht im Prinzip, aber das ist halt so das Gefühl, dann ich fühle mich halt beschmutzt und habe dann halt diesen starken Drang, meine Wäsche zu waschen, weil ich Angst habe, alles andere, was ich danach anfassen könnte, damit es danach auch kontaminiert wird. Wie lange geht das schon so? Also, erstmals wurde die Erkrankung vor circa 10 Jahren festgestellt. So früh schon? Genau, da als war Kind. Ich so 12 Jahre alt. Das war in der Zeit, als ich meine Eltern getrennt haben. Und ich habe auch mehrere Therapieversuche gestartet gehabt, aber dann kam halt immer so dieser Punkt, also letzter Therapieversuch, das war vor 2-3 Jahren, das war Tagesklinik gewesen, hier wo ich wohne, in Kaiserslautern. Und da kam halt dieser Punkt, wo dann die Konfrontationstherapie angefangen hat. Da sollte man dann zum Beispiel eine öffentliche Toilette, die Klobrille anlangen. da bin ich halt absolut nicht drauf klargekommen, habe dann halt die Therapie abgebrochen. Was war das für ein Gefühl für dich, wenn du eine Klobrille von einer öffentlichen Toilette anfassen sollst? Ganz schlimm. Also das hätte ich können niemals tun und das ist halt auch ein Hauptproblem. Ich kann nur auf meine eigene Toilette zu Hause gehen. Ich kann in der Öffentlichkeit nirgendwo eine öffentliche Toilette benutzen. Nicht mal, also ich wohne allein. Ich kann nicht mal zum Beispiel meinen Eltern oder meiner Mutter oder meinem Vater die Toilette benutzen. Also das ist ganz schlimm für mich. Das heißt, du kannst auch nie in Urlaub fahren? Theoretisch nein. Ich finde halt immer Wege und Möglichkeiten, auch außerhalb meiner Natur zu gehen, aber das ist ja halt auch nicht die optimale Lösung. Ach so, das geht. Du kannst dann dein Geschäft in der Natur, das kannst du machen. Das ist nicht schlimm. Ja, nee, also, ist nicht schlimm. Bitte? Das ist nicht schlimm. Also, mir fällt es schwer, darüber zu reden, aber es fällt mir absolut nicht schwer dann. Mhm. Also, eine Klobrille ist viel schlimmer, als sich irgendwo hinzuhocken hinter einem Baum. Ja, genau. Mhm. Also ich habe da halt so meine Wege gefunden, wie ich das halt lösen kann, wenn ich jetzt halt mal außerhalb bin, nicht zu Hause. Mhm. Was machst denn du beruflich? Ich bin arbeitslos. Also ich habe, ganz ehrlich, ich habe 2010, da hatte ich eine Ausbildung abgebrochen. Ja. Und seitdem habe ich es nicht wirklich geschafft, was langfristig anzufangen. Ich habe mal hier, mal da einen Nebenjob gehabt, aber es war halt auch immer nur kurzzeitig. Was sicher damit zusammenhängt, auch mit deiner Erkrankung. Genau, ja, weil es fällt mir halt schwer, länger wo zu sein, weil wenn dann zum Beispiel das Problem kommt, dass ich auf Toilette muss, dann kann ich ja nicht irgendwo auf der Arbeit, weil ich halt das Problem habe, auf Toilette gehen und das ist halt alles, es ist alles zusammen irgendwie verstrickt und hängt zusammen. Wenn du, ich frage dich jetzt mal, wenn du unterwegs bist und dir ist klar, du musst jetzt irgendwo anders auf eine fremde Toilette, wenn du ein Desinfektionsspray dabei hättest, würde dir das helfen? Nee, absolut nicht. Also ich habe alles Mögliche schon ausprobiert und was man sich nur so denken kann, aber das ist einfach, da kommt so ein Punkt, da sage ich einfach, nein, ich kann das nicht. Bei der Konfrontationstherapie, wie weit bist du gegangen, die Klobrille anzufassen? Also ich habe davor gestanden, aber dann, es ging einfach, mir wurde so übel, ich habe einfach gedacht, nein, das kann ich nicht. Das ruiniert mein ganzes Leben, wenn ich das jetzt mache. Kannst du dir vorstellen, was passiert wäre, wenn du dir einen Ruck gegeben hättest und hättest diese Klobrille wirklich angefasst? Was dann in dir passiert wäre? Ich glaube, ich wäre erstmal total durcheinander gewesen. Wir hätten immer gewusst, wo ich dran bin und dann hätte ich erstmal bestimmt einen totalen Waschanfall bekommen. Es gibt nur einen zweiten Zwang, von dem du gerade am Anfang gesprochen hast. Ein Ordnungszwang, genau, ja. Aber der war früher mal stärker gewesen, den habe ich soweit eigentlich in den Griff bekommen, aber der äußert sich halt immer noch. Zum Beispiel, bevor ich mein Bett gehe, muss ich meine Schuhe gerade rücken. Mhm. Das dauert dann so 2-3 Minuten an. Mhm. Hast du noch ein Beispiel so aus der Wohnung, was unbedingt gemacht werden muss, sonst fühlst du dich unwohl? Ja, zum Beispiel habe ich auch manchmal ein Problem, wenn ich ein Fenster schließe, bevor ich aus dem Haus gehe, muss ich ein paar Mal überprüfen, ob die Fenster alle geschlossen sind, ob ich alle Stecker aus den Steckdosen gezogen habe, ob die Tür richtig abgeschlossen ist. Halt so typische Dinge für eine Zwangserkrankung sind das so bei mir. In Ansätzen haben das ja ganz viele Leute. Genau, ja, höre ich immer. Ja, das geht mir auch oft so, dass ich rausgegangen bin und denke, hast du jetzt wirklich abgeschlossen? Geh nochmal zurück und kontrolliere das. Genau. Und dann ist es aber wirklich abgeschlossen. Ja, da gibt's halt so eine Grenze, wo es dann halt extrem wird, diese Kontrolle, und ist dann halt schon dann krankhaft. Wenn du dieses Leiden schon seit 10 Jahren ungefähr hast, zumindest den Waschzwang, wie sieht das so im Zwischenmenschlichen aus? Zum Beispiel, hast du Freunde? Freunde ist auch eher weniger. Also ich habe einen besten Freund, aber der ist ja leider weggezogen, der wohnt nicht mehr so nah hier bei mir. Mhm. Sehen wir auch uns noch selten. Und so bin ich halt viel alleine. Wie war denn das, wenn der beste Freund bei dir zu Hause war? Durfte der so alles anfassen und berühren und durfte der auf deine Toilette gehen? Ja, das schon, ja. Also da sind wir uns sehr vertraut. Mhm. Aber du könntest nicht bei ihm auf die Toilette gehen? Nee, absolut nicht. Nee, ich bin öfters mal bei ihm zu besuchen. Das geht dann halt auch absolut nicht. Das ist dann auch immer für mich schwierig. Da muss ich halt immer danach Lösungen suchen, wie ich das jetzt umgehen kann. Und das ist alles mit sehr viel Stress und Anspannung verbunden. Verstehe. Stichwort Frauen, verliebt sein, Sexualität? In den letzten Jahren nichts mehr, nee. Aber das gab es schon mal. Ja, also es ist noch nicht so schlimm, weil ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich das alles ziemlich gelegt gehabt. Das war so 2010 rum. Da hatte ich auch eine feste Freundin gehabt über 7 Monate. Und hat auch ganz gut funktioniert gehabt. Und da, in dieser Zeit, hatte sich das gelegt gehabt, ziemlich? Genau, ja. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Ja, das heißt, stimmt, da ja. ging es dir seelisch gut, du warst verliebt und dann... Weil so habe ich immer das Gefühl, damit ich nicht gebraucht werde. Und damals hatte ich halt das Gefühl, damit ich gebraucht werde, damit ich von ihr geschätzt werde und damit ich als Mensch akzeptiert werde. Und konntest du da bei ihr zur Toilette gehen? Ja. Das ging? Das ist es ja war, war auch noch eine gewisse Anspannung da, aber ich bin damit ganz gut klargekommen. Warum ist diese Beziehung dann kaputt gegangen? Sie hat ein bisschen weiter weg gewohnt, die haben wir sehr selten gesehen und dann hat sich das etwas auseinandergelebt. Und letztendlich hat es sich dann aufgelöst. Ja. Und ich habe halt jetzt aktuell ein Problem, also mein Hauptproblem ist halt, damit ich zurzeit in den Alkohol verfalle. Oh. Das kommt als Problem noch dazu. Genau, ja. Weil du immer zu Hause bist, weil sich alles um deine Erkrankung dreht und du einsam bist und dich quasi wie ein Hamster im Hamsterrad bewegst. Genau, das hat sich jetzt so im letzten Jahr eingespielt, wie, wo ich dann in Abständen von 1-2 Wochen als mal etwas mehr trinke und dann halt auch, ich war auch schon öfters nachts in eine Psychiatrie eingeliefert worden, weil ich es halt etwas übertrieben habe mit dem Alkohol. Was heißt das? Hast du randaliert oder wie? Teilweise. Manchmal war ich durch die Stadt gelaufen, habe Leute angepöbelt, weil ich einfach nicht mehr wusste, wo ich bin, wer ich bin. Ich bin einfach nicht mehr klargekommen, habe versucht, das alles mit Alkohol zu verdrängen. Mensch, Patrick, und das sind aber alles ganz, ganz schrille Warnsignale, die ich da höre. Das wird mir auch so klar in letzter Zeit. Total. Und du bist erst 22 Jahre alt. Ja, ich weiß. Du musst ganz, ganz dringend und nochmal ganz nötig in eine Klinik, finde ich. Ja. Das musst du machen. Auch wenn du schon einige Male gescheitert bist oder wenn es nicht so funktioniert hat. Aber du musst es nochmal versuchen. Ich habe jetzt seit kürzlich, vor 3 Monaten zum Psychiater gegangen. Also ein neuer Anfang versucht. Und er hat mir dann halt direkt nach einem Gespräch von 10 Minuten Psychopharmaka verschrieben. Okay, das habe ich angenommen. Das nehme ich jetzt. Das heißt Cipralex. Das nehme ich 20 Milligramm täglich immer morgens. Und ich soll mir halt einen Platz für eine Psychotherapie suchen. Habe ich rumtelefoniert. Aber der früheste Platz war ein Dreivierteljahr. Und jetzt nehme ich das Medikament. Und damit fühle ich mich auch nicht wirklich so wohl. Das macht ziemlich müde. Ich habe immer das Gefühl, damit ich müde bin, Antriebslosigkeit, wobei das eher den Antrieb steigern sollte. Ja. Und jetzt sitze ich da, nehme das und fühle mich damit auch nicht wirklich besser. Nee, das geht auch nicht so weiter, finde ich. Also nach meiner Einschätzung, nach meiner laienhaften Einschätzung, musst du auch in eine Klinik. Ja. Das ist ein großes Problem. Da muss richtig gut, sehr professionell rangegangen werden. Das ist mir auch klar. Und das Problem ist halt, wenn ich wieder den Gedanke daran verbringen, damit ich in der Klinik muss, dann wieder das Problem, da muss ich ja dort zur Toilette gehen und das kann, also in meiner aktuellen Verfassung stelle ich mir nicht vor, damit ich das jemals könnte. Ja, okay. Da gibt es wahrscheinlich aber auch Tricks, gerade bei Zwangserkrankungen, wie man das überwinden kann. Dafür habe ich meinen Fachmann im Hintergrund. Aber wir beide sind uns einig, dass was geschehen muss. Ja, genau, ja. Du musst wieder gesund werden. Und du hattest ja schon mal ein tolles Erfolgserlebnis mit deiner Freundin. Und da du noch so jung bist, hast du ja noch viele Chancen. Das heißt, du kannst auch irgendeine Lehre machen oder studieren oder weiß ich was. Irgendwas tun. Ja, eine Ausbildung ist mein Ziel. Irgendwas zu machen, genau. Denn so gehst du unter, wenn du so weitermachst, Patrick. Ja. Das geht nicht. Das ist mir klar. Mein lieber Patrick, du legst bitte auf und der Peter ruft dich an und ich hoffe, dass er dir noch eine gute Beratung geben kann, dass die Ängste sich etwas reduzieren für das, was vor dir liegt. Okay, alles klar. Ich drück die Daumen, alles Gute. Okay, vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Kann ich noch ein Autogramm von dir? Ja, gerne. Du sagst dem Peter bitte deine Anschrift. Okay, alles klar. Gut, tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Und hier ist Gisela. Gisela ist 46. Guten Morgen, Gisela. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Gisela. Um was geht's? Bei uns geht's um das Thema amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS genannt. Ah, das kennen sehr viele Leute. Schwere Erkrankung. Ja, eine sehr schwere Erkrankung, die auch eigentlich ja genau wie die MS zum Beispiel als Krankheit mit den 1000 Gesichtern bezeichnet werden kann. Auf jeden Fall eine Autoimmunerkrankung. Nein, das ist eine Erkrankung der sogenannten Motoneuronen. Aha. Also die Motoneurone, das sind, wie soll ich sagen, die Kontakte zwischen dem Gehirn und dem Muskel. Mhm. Und diese Motoneuronen, die erkranken, die müllen praktisch zu, mhm, und können dadurch die diese Reizweiterleitung nicht weitergeben vom, ja, Gehirn zum Muskel. Das heißt, die Muskulatur funktioniert nicht mehr. Ganz genau, und dadurch werden die Muskeln immer schwächer und bilden sich dann auch dementsprechend zurück. Das heißt, die Leute können sich kaum mehr bewegen, zittern vielleicht? Nee, die können sich also nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr bewegen. Ja. Die können auch ihren Kopf nicht mehr halten. Mhm. Ich spreche jetzt mal von meinem lieben Schatz, der hier vorne im Wohnzimmer liegt. Also wir reden nicht über dich, du hast die Erkrankung nicht, sondern über deinen Partner. Ganz genau, ja. Mhm. Und da war es also so, die ersten für mich sichtbaren Symptome, die ich gesehen habe, das war zum Beispiel eine Spastik in der linken Hand, mhm, und dass da Sprachprobleme gekommen sind. Das heißt, er muss sich zum Beispiel die Nase zuhalten, um von der Lunge her genügend Druck aufbauen, mhm, zu können, um, mhm, sprechen zu können. Mhm. Oder auch ein ständiges Verschlucken. Also der hat sich am Anfang, wenn wir gegessen haben oder auch so tagsüber, so, weiß ich nicht, 15, 20 Mal, mhm, verschluckt, mhm, schon alleine am eigenen Speichel. Das waren so die ersten Anzeichen. Wie lange liegen diese ersten Anzeichen zurück? Also für mich sichtbar Oktober, wir haben jetzt 2012. Genau. 2012, wie geht es denn deinem Mann heute? Also er ist mittlerweile Pflegestufe 3, kann sich selber also gar nicht mehr rühren, vielleicht noch so die Beine noch so ein ganz klein bisschen und den Daumen der rechten Hand. Kann er sprechen noch? Nein. Nein. Das war das Erste, was er verloren hat, dadurch, dass die, es gibt also einmal einen sehr langsamen Verlauf von dieser ALS. Da ist ja zum Beispiel Steve Hawkins, dieser Wissenschaftler, dran erkrankt. Der, mhm, die hat er ja schon seit über 50 Jahren. Mhm. Ich kenne auch Leute, die haben diese Erkrankung schon 15, 20 Jahre. Und dann gibt's auch diesen Hardcore-Verlauf, will ich mal sagen. Das ist die sogenannte Bullbeere-Verlaufsform. Und da wird den Leuten also von vornherein gesagt, also Lebenserwartung noch 2 bis 5 Jahre. Mhm. Und das geht auch relativ schnell von den ersten Symptomen, bis dass die Leute dann im Rollstuhl sitzen. Ja. Und man kann medikamentös kaum was machen. Gar nichts. Also es gibt verschiedene Medikamente, die dann unter Umständen ja die Lebenserwartung um einige Wochen, Monate noch verlängern können. Mhm. Wobei dann auch noch wieder dazu kommt, können die Leute beatmet werden? Mhm. Wenn ja, ob es dann über die Maske geht oder über die Vollmaske oder nur über die Nase. Lass uns noch weiter über deinen Mann. Das ist dein Mann, ihr seid verheiratet. Nein, verheiratet sind wir nicht, aber es ist mein Mann. Dein Liebster, okay, sagen wir dein Mann, genau. Du sagst, er kann nicht sprechen. Wie kommuniziert ihr miteinander? Also nachts geht es dann über den Daumen. Also wenn er mich dann nachts rausruft und ich möchte wissen, was er von mir möchte, dann geht das über den Daumen, dass ich dann seinen Daumen anfasse und ich zähle dann das Alphabet rauf und runter. Mhm. Und wenn der Buchstabe erreicht ist, dann hat er als nächstes, also praktisch er buchstabiert mir die Wörter, die er dann mir sagen Aber sehr möchte. Mühsam und sehr langwierig. Ja. Das dauert und ja deswegen haben wir tagsüber dann zum Beispiel auch einen sogenannten Humankommunikator. Was ist das? Das ist ein Computer, der das Sprechen für meinen Mann übernimmt. Wie gibt denn dein Mann die Informationen an den Computer? Also solange er die Hände noch bewegen konnte, ging das noch über die Tastatur. Jetzt mittlerweile sind wir bei einer sogenannten Kopfsteuerung angekommen. Das heißt, er hat also, er kriegt auf die Stirn oder auf die Nasenspitze, je nachdem, so ein silbernes Plättchen geklebt. Mhm. Und da ist wie so eine Webcam oben auf dem Sprachcomputer angebracht. Und er bewegt dann den Kopf hin und her und bewegt dadurch dann den Cursor. Ah, und tippt quasi das ein, tippt im übertragenen Sinne das ein, was der Computer sprechen soll. Ganz genau. Und dann gibt's dann im weiteren fortgeschrittenen Stadium gibt's dann noch die sogenannte Augensteuerung. Mhm. Das heißt, dann wird ein anderes Gerät oben angebracht, verstehe, und dann das reagiert dann, mhm, auf die Augen, weil irgendwann können die Erkrankten also auch den Kopf nicht mehr bewegen. Klingt sehr sehr kompliziert und sehr teuer. Bezahlt die Krankenkasse das? Ja, also wir haben das Glück, dass unsere Krankenkasse das übernommen hat, weil das ja auch ein Versorgungsproblem ist. Er muss sich ja im Zweifelsfall, wenn ich mal nicht hier bin, mhm, und er muss irgendwie den Hausnotruf betätigen oder er muss, mhm, irgendjemanden anrufen, muss er ja telefonieren können. Mhm. Wie ist es mit Schlucken und Atmen? Schlucken ist mittlerweile also sehr gefährlich. Deswegen hat er auch schon eine Magensonde liegen. Das ging auch relativ schnell, dass wir die haben liegen lassen, weil ja ein ständiges Verschlucken, mhm, da sein kann. Mhm. Also wie ich auch gerade schon gesagt habe, am eigenen Speichel. Mhm. Und das dann könnte es passieren, dass ihm was in die Lunge gerät und er dann eine Lungenentzündung kriegt. Mhm. Und das Atmen? Das Atmen wird auch immer schwieriger mit der Zeit und deswegen greift man dann auch ganz schnell, also entweder zu einer Maskenbeatmung, mhm, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, also ja, da gibt es zum Teil die Möglichkeit, dass es nur über die Nase geht oder über Nase und Mund. Da kommt es wieder auf diese Verlaufsform an, weil die bulbäre Verlaufsform, die geht auf den Kehlkopfdeckel. Mhm. Der arbeitet dann nicht mehr vernünftig. Und wenn man also dann über die Maske beatmen würde, dann kann es passieren, dass zum Beispiel die Luft nicht in die Lunge geht, sondern in den Magen. Mein Gott, Gisela, was du erzählst, wir alle zucken, glaube ich, zusammen. So dramatisch klingt das. Wie alt ist eigentlich dein Mann? Der ist jetzt 54. 54? Ja. Zunächst die Frage, wie geht er denn mit seinem so schweren Schicksal, ein kompletter Pflegefall jetzt zu sein, um? Er ist, wie soll ich sagen, relativ zufrieden. Wenn wir dann mal nach draußen gehen können, auch freudig. Also er hat immer noch seinen Humor, seinen Sarkasmus. Unter Umständen führen wir auch nach wie vor politische Diskussionen. Wir haben uns heute Abend das Fußballspiel der Deutschen angeguckt und so. Mhm. Er kann zwar nicht so reagieren, als wenn man sich jetzt so normal unterhält. Das dauert natürlich alles etwas. Aber da kommt doch schon mal noch so ein kleiner Stich hinten dran. Mhm. Aber du sagst, wir gehen nach draußen. Das heißt, er muss in einem Bett nach draußen geschoben werden oder nein, im Rollstuhl? Nein, also wir haben einen Elektrorollstuhl, mhm, wo er sich dann am Anfang zumindest hier noch mit in der Wohnung bewegen konnte. Mittlerweile natürlich nicht mehr so. Und für draußen haben wir einen Pflegerollstuhl. Das, mhm, ist also ein Rollstuhl mit einer hohen Rückenlehne und mit der Kopfhaltung. Ich. Ja, ja, genau. Der dann auch so nach hinten gekippt werden kann, dass er mir nicht nach vorne aus dem Rollstuhl rausfällt. Jetzt habe ich gerade gefragt, wie er damit umgeht. Wie gehst du denn mit diesem schweren Schicksal deines Mannes um? Mittlerweile relativ gut, weil wir also auch ein hervorragendes Netzwerk um uns aufbauen konnten. Mhm. Mit Ärzten und also mit Neurologen, mit Lungenfachärzten und so weiter. Wir müssen zwar jedes Mal dafür fast von Flensburg bis nach Hamburg runterfahren, mhm, aber es sind nun mal halt eben dann die Spezialisten, die wir dann benötigen und da habe ich dann auch kein Problem damit, denen da runterzufahren. Gibt es dann auch Momente mal, das klingt ja auch alles sehr anstrengend und sehr arbeitsintensiv, gibt es da Momente, wo du auch sagst oder denkst vielleicht nur, ich kann nicht mehr? Ja. Gerade so ganz am Anfang, als wir die Diagnose gekriegt haben und ich eigentlich auch keinen Moment darüber gezweifelt habe, dass ich ihn hier zu Hause pflegen werde, weil es ist mein Mann. Mhm. Na, und ist man sich so vorgekommen wie so ein Flummi, der vor eine Wand rennt und, mhm, wieder zurückprallt. Mhm. Weil man immer wieder zu hören gekriegt hat, nee, da können wir Ihnen nicht helfen, da sind wir die falsche Stelle. Ja, ja, jetzt war noch ein Umzug dazwischen von Berlin hier oben nach Flensburg rauf. Das heißt, ich habe ihn hier rüberholen müssen. Und Achso, ihr habt vorher getrennt gelebt. Wir haben vorher getrennt gelebt. Fernbeziehung. Und wie das dann feststand, habe ich ihn dann halt eben zu mir hier rübergeholt, ohne da großartig drüber nachzudenken. Mhm. Und ich habe mich dann wirklich zur gleichen Zeit innerhalb von wenigen Tagen in Berlin mit 3 Sozialämtern angelegt, hier in unserem Ort mit dem Sozialamt angelegt. Ich habe mich mit... Also ich merke, dass du da sehr engagiert dabei bist. Habt ihr eigentlich auch gemeinsame Kinder? Nein. Nein, das habt ihr nicht. Wie kann man sagen, welche Lebenserwartung er hat? Nein, also können wir nicht sagen. Ich hoffe natürlich, dass es noch ganz, ganz viele Jahre sind. Mhm. Zumal, weil wir ja auch wissen, dass irgendwann mal die künstliche Beatmung kommen wird. Das wird dann also auch über Luftröhrenschnitt gemacht werden, mhm. Weil die andere Beatmung bei ihm halt mhm. eben nicht so funktioniert, wie es eigentlich sein sollte. Und Mensch, Gisela. Ich ziehe wirklich den Hut vor dir und vor euch, wie in welchem Elan ihr das offensichtlich alles meistert. Ich freue mich, dass du angerufen hast und uns von auch dieser schweren Erkrankung, von der wir immer wieder mal sowas hören, doch jetzt Details mal erzählt hast. Grüße bitte deinen Mann sehr, sehr herzlich von mir. Sag ihm alles Gute und gute Besserung oder zumindest, dass es noch lange relativ so bleibt, wie es jetzt ist. Ja, wir hoffen, dass dieser Zustand jetzt noch sehr lange. Genau, sowas wünscht man sich dann, ne, so wenn man bleibt. Sich schwer krank ist, ja. Ja, genau. Ja, weil man ja weiß, es wird nicht wieder besser. Genau. Aber es ist halt eben so, wir wünschen uns, dass dieser Zustand jetzt erstmal so zum Stillstand kommt und dass man da mal so eine kleine Pause einlegen kann. Ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen und alle, die zugehört haben, bin ich ganz sicher genauso. Alles Liebe und alles Gute, Gisela, und schöne Grüße an deinen Mann. Ja, und ich möchte auch noch, dass du jemanden grüßt. Ja, bitte? Nämlich den Christian bei euch im Team. Sehr gerne. Mit dem habe ich vorher nämlich einen ganz herzlichen Kontakt gehabt und... Ja, das ist ein ganz toller Mitarbeiter von mir. Ganz genau. Und, und von dir hätte ich natürlich gerne noch ein Autogramm. Dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke. Okay. Tschüss, Gisela. Ciao. Tschüss. Christian Part ist mein Regisseur hier in der Sendung und er sitzt im Nebenraum in der Regie und organisiert hier alles. Hier ist Manuel. Manuel ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Manuel. Morgen, Domian. Ich freue mich, mit dir zu reden. Ja. Ich hatte länger vor. Ich habe bisher allerdings noch kein konkretes Thema gefunden, aber heute Abend habe ich es tatsächlich mal geschafft. So, bin ich aber gespannt. Ich möchte mit dir über Perspektivlosigkeit unter Abiturienten auf dem Land reden. Aha. Ich komme nämlich aus Niedersachsen, da ist jetzt nicht sonderlich viel. Wir haben hier in Südniedersachsen Göttingen, ist eine relativ normale Universitätsstadt. Wir haben hier 100.000 Einwohner, aber sonst ist hier nicht sonderlich viel. Mhm. Und ich habe relativ viele Freunde und auch mich selbst, die einfach nicht wissen, was nach dem Abi kommt. Wir werden nächstes Jahr unser Abi machen. Ja. Danach ist das große Fragezeichen. Aber und wir wissen zwar nicht, was danach kommen wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wir leben in einem wunderbaren Land mit ganz vielen tollen Universitäten. Dann gehst du nach Hamburg, dann gehst du nach Hannover, nach Köln, nach Leipzig, nach Berlin. Genau, das sagt so einfach, aber das ist es im Endeffekt nicht. Warum? Wir stehen jetzt vor dem großen Problem, was werden wir nach dem Abi machen? Oder was werde ich nach dem Abi machen? Genau, man muss erstmal entscheiden, ob man studieren will. Das stimmt. Genau, wir haben hier auf dem Land entweder die Wahl, man studiert oder man geht einer Ausbildung nach. Das sind natürlich tolle Möglichkeiten. Aber ich finde persönlich, man hat in der Stadt, also ich meine, du kommst aus Köln. Köln ist eine große Stadt. In Köln hat viele große Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten hat man auf dem Land nicht. Mhm. Und deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, als du 18, 19 warst, was war da dein Gedanke? Was wolltest du machen, als du 19 warst? Na, ich wollte auf jeden Fall weg von da, wo ich herkomme. Ich komme aus dem Land, kann man das nicht sagen, aber aus einer kleinen Stadt im Oberbergischen, aus Gummersbach. Und alle meine Freunde sind nach dem Abitur, alle sind weggegangen. Und ich habe dann meinen Zivildienst dort gemacht, aber war heiß darauf, wegzugehen. War erst in Berlin und dann bin ich nach Köln gegangen. Okay, du bist nach Köln gegangen. Wie hast du das gemacht? Hast du dir Nebenjobs gesucht? Hattest du Hilfe von Mama und Papa? Wie hast du das konkret gemacht? Weil ich persönlich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wie macht man das? Das ist ganz einfach. Ich habe BAföG bekommen und habe Nebenjobs mir gesucht. Ich habe Flugzeuge, die Innenräume sauber gemacht hier am Flughafen in Köln. Ich habe beim Theater im Hintergrund kleine Jobs gemacht und irgendwann landete ich als Kabelträger beim WDR. Es waren immer so Jobs, die ich gefunden habe und das war so eine Mischfinanzierung und habe dann so mein Leben auch gestemmt. Und es ging. Okay, was war denn, als du 19 warst, dein Traum? Was wolltest du werden, wenn du groß bist? Wenn ich groß bin? Ja, mit 19 kann ich gar nicht so richtig sagen. Da war ich noch sehr unsicher. Ich wusste nur, dass ich so in den geisteswissenschaftlichen Bereich hinein wollte, aber ich hatte da keinen konkreten Berufswunsch. Das mit dem Journalismus und Fernsehen und Radio und so, das kam erst später. Also denkst du, es ist mit 19 normal, nicht zu wissen, wo man hin will? Finde ich nicht verwunderlich. Also ich finde das völlig okay, wenn ein 19-Jähriger sagt, ich muss mich erstmal ein bisschen ausprobieren, um zu wissen, was mein Ding ist. Ja, das muss man nicht hundertprozentig wissen mit 19. wäre ich ganz entspannt an deiner Stelle. Probier. Also du meinst, ich soll einfach ausprobieren, was mir Spaß macht. Absolut, mach das erstmal. Du wirst deinen Weg finden. Und wenn du ein bisschen Zeit verschwendest, das ist keine Verschwendung. Da hast du Lebenserfahrung gesammelt. Das ist sehr wichtig. Mein Lieber, ich gucke auf die Uhr. Die Sendung ist gleich rum. Mehr kann ich ja gar nicht sagen im Moment. Alles Gute, okay. Manuel. Tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Morgen sind wir auch wieder da. Ein Uhr Radio 1 Live, ein Uhr wieder Fernsehen, die letzte Sendung vor der Sommerpause. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.